إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Zu unserem Unterricht. Ich heiße euch herzlich willkommen, liebe Geschwister, liebe Zuhörer. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch segnen und uns und euch recht leiten, inshallah. Wir starten direkt durch, inshallah, mit den Eigenschaften des Salaf al-Salih, der frommen, rechtschaffenen Vorfahren, wie sie waren, wie waren ihre Charaktereigenschaften, wie haben sie sich verhalten, welche Charaktereigenschaften, Charakterwesenszüge hatten sie sich angeeignet, wie waren sie, auf das wir von ihnen lernen und uns diese Eigenschaften aneignen, bi'idhnillahi ta'ala. Von ihren Eigenschaften war das übermäßige Spenden, Spenden im Überfluss. Das war ihre Eigenschaft. Sie haben so viel gespendet, Subhanallah, manchmal wussten sie gar nicht, woher das ganze Geld kam zum Spenden. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, diejenigen, die ihren Besitz bei Tag und Nacht heimlich oder öffentlich ausgeben, haben ihren Lohn bei ihrem Herrn und keine Furcht soll sie überkommen, weder sollen sie traurig sein. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-Baqarah, Vers 284. Und diese Ayat, diese Verse haben die Sahaba, unsere Salaf al-Salih, haben das ernst genommen. Sie haben das verinnerlicht und sie wussten, je mehr sie ausgeben, desto mehr kommt zurück. Je mehr sie für Allah gaben, desto mehr hat Allah subhanahu wa ta'ala für sie vorbereitet. Je mehr sie ausgaben, desto mehr segnete Allah subhanahu wa ta'ala sie, ihre Familien und ihr Jenseits. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt auch, ihr werdet die Güte nicht erreichen. In einer anderen Übersetzung, oder bessere vielleicht ist, ihr werdet nicht die Frömmigkeit erreichen, bevor ihr, also nicht bevor ihr von dem spendet, von dem ausgibt, was ihr liebt oder was euch lieb ist. Ja? Und was immer ihr ausgibt, so weiß Allah subhanahu wa ta'ala darüber Bescheid. In Surat Ali Imran, Vers 92. Das heißt, du bist erst aufrichtig, du bist erst ein richtiger Gläubiger, du hast erst Frömmigkeit, du hast erst Taqwa, du hast erst diese Sache Güte in deinem Herzen verinnerlicht, erreicht, diese Stufe erreicht, wenn es dir lieb ist, das von deinem Liebsten anderen zu geben. Subhanallah. Nicht nur, wenn es Kleiderspenden heißt, die alten Kleider weg und subhanallah, es gibt wirklich Brüder, die freuen sich dann, sagen, jetzt kann ich endlich meine alten Kleider loswerden und mir neue kaufen. Subhanallah. Genau wie du dich freust über neue Kleider, solltest du auch neue Kleider deinen Geschwistern spenden, subhanallah. Ja, natürlich kannst du auch deine alten Kleider, anstatt sie in den Müll zu schmeißen, wenn sie noch gut sind, mitspenden. Aber kauf auch neue Sachen. Gib auch Sachen mit, die dir lieb sind. Gib ihm deine Lieblingssachen, nicht nur das, was dir nicht mehr liebt. Nein, erst dann, wenn du das gibst, was du liebst, dann hast du die Frömmigkeit erreicht, dann hast du diese Taqwa, die Gottesfurcht erreicht, subhanallah. Und so waren die Sahaba, sie haben ihr Bestes, Hab und Gut gegeben, subhanallah. Abdulaziz ibn Umair, rahimullah, sagte, Salah wird dich die halbe Strecke zurücklegen lassen, also das Gebet. wird dich die halbe Strecke zurückliegen lassen. Das Fasten wird dich die Tür des Königs erreichen lassen. Und Sadaqa wird dir erlauben, in die Gesellschaft des Königs einzutreten. Er sagte auch, Vermögen ist für uns Anlagen für Großzügigkeit. Nochmal. Gebet wird dich die halbe Strecke zurücklegen lassen. Wohin? Wohin geht's? Ins Paradies. Das Fasten wird dich durch die Tür des Königs erreichen lassen. Also das Fasten wird dir ermöglichen, wenn du viel fastest, durch das Paradiestür zu kommen. Und Sadaqa, das Spenden, das viele Spenden, wird dir erlauben, die Gesellschaft des Königs einzutreten. Subhanallah. Das sind seine Worte. Das sind seine Worte, die er uns auserwählt hat. Hat nichts mit Hadith zu tun, aber sind sehr, sehr schöne Worte, mashallah. Ihre Art und Weise, ja, wie sie einen Bettler empfingen, hat man manchmal gedacht, sie empfingen ihre Vater und ihre Mutter, subhanallah. Sogar noch viel besser. Ja. Sufyan al-Thawri zum Beispiel, er freute sich ganz arg, wenn ein Bettler bei seiner Tür stand und klopfte und sagte, gib mir was zum Essen, gib mir was zu trinken, hast du mir was. Er sagte, willkommen sei der gekommen ist, meine Sünden zu waschen. Subhanallah. Willkommen sei der gekommen ist, um meine Sünden zu waschen. Stell dich mal vor, ein Bettler kommt. Heutzutage in islamischen Ländern, wenn ein Bettler kommt, ja, und er will Geld von dir, dann sagen wir, ach, geh weg. Und was willst du? Immer diese Banditen, diese Gauner, die haben doch viel. Richtig. Richtig. Ja, und dieser Appell geht an erster Stelle immer an mich, liebe Geschwister. Diese Sache, natürlich, es fällt manchmal schwer, besonders wenn wir sehen, dass sie jeden Tag immer wieder kommen oder dass sie vielleicht das Geld haram ausgeben oder dass sie selber eigentlich Geld haben und dass ihr sozusagen die Bettlerei ihre Arbeit geworden ist. Aber das ist nicht unsere Angelegenheit. Unsere Angelegenheit. Allah subhanahu wa ta'ala wird uns nicht über diese Leute fragen, was die gemacht haben. Allah subhanahu wa ta'ala wird sagen, ich habe dir einen Bettler geschickt, hast du gespendet oder nicht? Und das ist eine Sache, die wir immer beachten sollten, subhanallah, besonders wenn wir in Deutschland sind und uns erreicht ein Bettler und eventuell ist dieser Bettler noch ein Muslim. Ja? Und subhanallah, ihr könnt euch ein Herz packen, denn es gibt viele Flüchtlinge aus Syrien jetzt hier. Und wenn ihr syrische Flüchtlinge in eurer Nähe habt, dann ist das eine Möglichkeit von Allah subhanahu wa ta'ala, dass ihr spenden könnt, dass ihr ihnen helfen könnt, damit sie ihnen euch helfen, euch eure Sünden wahrhin zu waschen. Subhanallah. Fudail ibn Iyad, rahimullah, sagte, Bettler sind solche gute Menschen. Sie tragen unsere Versorgung ins Jenseits ohne Bezahlung, bis sie sie auf die Waagschale vor Allah subhanahu wa ta'ala legen. Schaut mal. Subhanallah. Was sind das für gewaltige Worte? Sie tragen unsere Versorgung, das heißt deine Hasanat, ins Jenseits ohne Bezahlung, ohne Gebühr. Ha, sie machen eine Sache ohne Gebühr, bis sie auf die Waagschale vor Allah subhanahu wa ta'ala legen. Subhanallah. So ist es wichtig, auf sich selbst zu achten und schauen, wie viel hast du für dich in den letzten Monaten ausgegeben? Wie viele Kleider hast du in den letzten Monaten gekauft? Was hast du dir alles zum Essen und Trinken gekauft? Und wie viel von dem Geld, was du hast, hast du gespendet für Allah? Wie viel ist rausgegangen für Allah? Wie viel hast du an arme Leute gespendet? Auch wenn es in Deutschland keine gibt, in Somalien, in Afrika, in Syrien, haben wir genug Leute. Wir haben genug islamische Länder, wo wir spenden können. Subhanallah. So lasst uns spenden. So lasst uns spenden. Wallahi, spenden. Sadaqa ist eine Heilung für die Krankheit. Sadaqa ist eine Heilung gegen Armut. Wenn jemand arm ist, dann soll er spenden. Wenn er krank ist, dann soll er spenden. Wenn jemand die höchsten Stufen hat, haben möchte im Paradies, dann soll er spenden. Wenn jemand mit dem Propheten sein will, dann soll er spenden. Sallallahu alaihi wasallam. Diese Sachen sind gewaltig, liebe Geschwister. Und diese Sachen sind sehr, sehr wichtig. Eine weitere Eigenschaft des Salaf al-Saleh war, ihre Brüder oder ihre Schwestern gezielt auszuwählen. Nicht mit jedem und allem befreundet zu sein, sondern ihre Brüder richtig auszuwählen. Ja, wenn ein Bruder sein Recht dir gegenüber nicht erfüllt, dann ist er nicht um dein Wohlergehen besorgt. Merk dir das, wenn ein Bruder oder eine Schwester sein Recht dir gegenüber nicht erfüllt, oder die er dein Recht nicht erfüllt, dann ist er um dein Wohlergehen nicht besorgt. Amir al-Mu'minin, Ali radiallahu anh, sagte, ihr solltet alle Brüder haben, denn sie sind euch Versorgung in dieser Welt und im Jenseits. Habt ihr nicht den Ausruf der Höllenbewohner gehört? So haben wir nun niemanden, der Fürsprache einlegt und auch keinen warmherzigen Freund. Das heißt, die Leute, die in der Hölle sind, ne, der hat Surat Ashura rezitiert, Vers 101. Die Leute, die in der Hölle sind, die werden sagen, jetzt haben wir keine Freunde mehr. Was bedeutet keine Freunde? Die sagen so, Wala Hamim, das ist warmherzige, aufrichtige, ehrliche, gottesfürchtige, frommige Person, frommiger Freund. Ein Freund ist nicht ein Freund, der da ist, wenn es dir gut geht. Und Sheikh Uthaymin, Rahimullah, hat die Freundschaft in drei geteilt. Zumindest habe ich das von ihm so gehört. Es gibt drei Arten von Freunde. Der erste Freund ist, der ist nur da, wenn er etwas braucht. Der erste Freund ist nur da, wenn er etwas braucht. Fahren wir dahin, machen wir dahin, gib mir das, hast du das. Und wenn er dich nicht mehr braucht, dann ist er nicht da und er ist auch nicht mehr dein Freund. Die zweite Kategorie ist der Spaßfreund. Der Spaßfreund, der will immer nur etwas erledigen, immer Spaß haben, immer Freude haben. Und wenn man keinen Spaß hat, wenn man nicht rausgeht, wenn man nicht in Anführungszeichen natürlich Spaß hat, dann ist er nicht mehr dein Freund und er ist nicht für dich da. Und der dritte Freund ist der gottesfürchtige Freund, der ehrenhafte Freund, der Freund, der sich das Jenseits zum Ziel gemacht hat. Der da ist, wenn es dir gut geht und der da ist, wenn es dir schlecht geht. Der dich erinnert, wenn du einen Fehler machst und der dich zum Guten aufruft immer wieder. Derjenige, von dem du profitierst und der von dir profitiert. Derjenige, den du mitziehst und der dich mitzieht. Subhanallah. Man sollte sich immer seine Freunde sehr gut auswählen, liebe Geschwister. Imam Shafi sagte, wäre es nicht für das Sprechen mit meinen Brüdern in dieser Welt und die Nachtgebete, hätte ich es nicht bevorzugt, am Leben zu bleiben. Subhana, schaut mal, er sagt, wäre es nicht für das Sprechen mit meinen Brüdern, also mit den Brüdern zusammen zu sein, mit den Schwestern zusammen zu sein, mit ihnen zu reden, Allah zu gedenken, sich gegenseitig zu erinnern, ja, in dieser Welt, und die Nachtgebete, Qiyamul Layl, immer dabei bei den Gelehrten, ja, dann wäre mir lieber, wenn ich tot bin, sozusagen. Weil das diesseits sonst nicht erträglich wäre. Das diesseits ist nur erträglich, wenn du wahre Freunde hast, ja? Wenn du wahre, aufrichtige, gottesfürchtige, frommige Freunde hast und Wallahi, Wallahi, Qiyamul Layl in der Nacht betest. Es muss ja nicht sein, im letzten Drittel der Nacht. Viele denken, ich schaffe das nicht, weil ich muss dann nachts um 3 Uhr aufstehen. Nein, ja, Achi. Nein, ja, Ochti. Bevor du schlafen gehst, guck mal, Maghrib ist schon um 8 heute. Maghrib, Isha ist schon um 9. Ja? Maghrib, und dann bleibst du noch 1-2 Stunden. Bevor du schlafen gehst, bete 2-3 Rekka, bete 3 Rekka, am besten Witter. Ja? Und geh schlafen. Das zählt schon als Qiyamul Layl. Alles, was nach Salatul Isha kommt, nach dem Isha-Gebet, ist schon Qiyamul Layl. Subhanallah. Deswegen und wegen den Brüdern, wegen den guten Schwestern, wegen guten Freunden lohnt es sich. Einer der Salaf sagte, eine intelligente Person sollte sich von der Freundschaft mit 3 fernhalten. Von der Freundschaft von 3 fernhalten. Wer sind diese 3, von denen man sich fernhalten sollte? Erstens, die alberne Person oder die dumme Person, diese rumalbern. Zweitens, dem Lügner. Und drittens, den Verdorbenen. Dann sagt er, was den Dummen angeht, so spricht er niemals gut über dich, noch kannst du von ihm etwas erwarten, dass er dir in einem Unglück hilft. Sein Schweigen ist besser als sein Sprechen, seine Distanz ist besser als seine Nähe. Subhanallah, was für Worte. Er sagt weiter, was das Leben mit dem Lügner angeht, so kann es nie angenehm sein. Er wird Nachrichten über dich an andere weiter erzählen. Das führt zu Hass und Feindschaft zwischen dir und den Leuten. Der Verdorbene gibt vor, dass er dir Gutes will, aber er hilft dir in keinen Angelegenheiten der Religion. Subhanallah. Erkenne dies, mein Bruder, meine Schwester, und untersuche deine Seele. Sehe, ob du Rechte deiner Brüder erfüllst, deiner Schwestern erfüllst und um ihren Wohlergehen dich kümmerst. Schau, bist du selber ein guter Freund zu den Geschwistern oder erwartest du nur von den anderen, dass sie gute Freunde sein wollen? Schau, ob du die Rechte deiner Geschwister einhältst oder ob du nur willst, dass deine Rechte eingehalten werden. Und schau, welche Freunde du um dich herum hast. Ja, man sagt auf Deutsch, sag mir, wer deine Freunde sind und ich sag dir, wer du bist oder wie du bist. Ja? Das ist eine richtige Sache. Seine Freunde sollte man sich richtig auswählen. Und Imam Shafi, Rahimullah, der hat eine Gedichtsammlung, nennt sich Diwan al-Shafi, Gedichte von Imam Shafi. Und er hatte ein Gedicht darüber, er sagte, natürlich, auf Deutsch ist er natürlich nicht mal halb so gut wie auf Arabisch, Alhamdulillah. Er sagte, ein Freund, der nicht hilft an einem turbulenten Tag, ist näher an einem Feind in meiner Berechnung. Zu jeder Zeit werden Freunde und Brüder einzig gesucht für gegenseitige Unterstützung. Ich habe mich bemüht, die Leute durchgehend abzusuchen nach einem zuverlässigen Bruder, aber andauernde Abende haben mich müde gemacht. Länder sind mir feindschaftlich geworden in meiner Fremdheit, als ob die Menschen dort nicht von der menschlichen Rasse wären. Subhanallah, als ob er von unserer Zeit spricht. Subhanallah. Ich glaube, ich lese das nochmal vor, um das richtig mitzukriegen. Ein Freund, der nicht hilft an einem turbulenten Tag, ist näher an einem Feind in meiner Berechnung. Zu jeder Zeit werden Freunde und Brüder einzig gesucht für gegenseitige Unterstützung. Ich habe mich bemüht, die Leute durchgehend abzusuchen nach einem zuverlässigen Bruder, aber andauernde Abende haben mich müde gemacht. Länder sind mir feindlich geworden in meiner Fremdheit, als ob die Menschen dort nicht von der menschlichen Rasse wären. Subhanallah. Subhanallah. Was für Aussagen. Subhanallah. Das sind Aussagen von das ist ein Gedicht von Imam al-Shafi. Rahimullah. Eine weitere Eigenschaft, liebe Geschwister, von den Salaf al-Salih war es, man sagt keine Feindschaft zeigen, aber ich sage vielleicht auch noch dazu keine Grobheit oder Rauheit oder Hartherzigkeit oder diese Härte zeigen. Gegenüber wem? Gegenüber allen Menschen. Ja, gegenüber allen Menschen. Sie traten niemanden mit einem schlechten Benehmen gegenüber. Selbst wenn die Leute ihnen feindselig gegenüber waren, selbst wenn die Leute also nicht vom Islam waren. Es wurde berichtet von Dawud a.s., der zu seinem Sohn sagte, Dawud a.s. sagte zu wem? Zu Suleiman a.s. Betrachte auch einen einzigen Feind nicht als zu wenig, denke nicht, dass 1000 Freunde zu viele sind. Betrachte auch einen einzigen Feind nicht als wenig. Also ein Feind ist ein Feind, sieh ihn nicht zu wenig ein. Und denke nicht, dass 1000 Freunde zu viele sind. Subhanallah. Subhanallah. Was will er damit sagen? Er will damit sagen, besser, dass alle Leute gut zu dir sind und du bist gut zu ihnen, als du hast einen, der dich bekämpft. Aber subhanallah, wenn das schon so ist, heutzutage, wir finden nicht mal ein, zwei Freunde und Tausende bekämpfen uns. Auch dazu hat Imam Shafi ein schönes Gedicht. Er sagt, 1000 Freunde sind für eine Person nicht zu viel, aber ein einziger Feind ist gewiss zu viel. Wie oft haben wir erlebt, dass Leute, dass Könige gestürzt wurden wegen einer Person, wegen einer Feindschaft, wegen einer einzigen Person. Wie oft haben wir gesehen, dass Familien kaputt gegangen sind. Wie oft haben wir gesehen, dass so viel zerstört würde, nur durch einen einzigen Feind. Es wurde berichtet, dass Ayyub a.s. gefragt wurde, Was war die schändlichste Sache während deiner Tage der Heimsuchung? Während deiner Tage? Weil wir wissen, Ayub a.s., er war ein Prophet. Und er hatte alles, was man sich vorstellen kann. Und Allah subhanahu wa ta'ala, also er hatte Geld, Kinder, Frauen, Freunde und Position. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm alles einzeln weggenommen. Alles einzeln weggenommen. Kinder starben, Frauen starben oder verlassen ihn, Geld ging weg, Position verloren. Er hat Krankheit bekommen, Krankheiten ohne Ende. Subhanallah. Und er hat auch gesagt, als man ihn sozusagen ironisch gefragt wurde, ja, wo ist jetzt dein Herr? Oder was ist jetzt mit deinem Herrn, der dich so hier im Krank im Stich lässt? Er war 18 Jahre in diesem Zustand. 18 Jahre wurde er geprüft, liebe Geschwister. 18 Jahre. Und er hat gesagt, wie kann ich mich beschweren? 40 Jahre hat mich Allah im Guten, in Wohlstand, in Ni'ma, in seiner Gunst leben lassen. Und nur 18 Jahre gibt er mir eine Prüfung. Subhanallah. Subhanallah. Auf jeden Fall, er wurde gefragt, was war nach diesen 18 Jahren, als er geduldig war, ja, und nur eine Frau ist bei ihm geblieben von seinen vielen Frauen. Nur eine Frau. Wir wissen nicht, wie viele Frauen er hatte, aber es waren mehr als vier. Weil damals durfte man mehr heiraten. Auf jeden Fall, nur eine Frau ist bei ihm geblieben. Und als er das geschafft hat, diese Prüfung, da wurde er geheilt und er hat wieder viel, viel Gutes bekommen. Auf jeden Fall wurde er dann gefragt, was war das Schändlichste in dieser Heimsuchung, die Tage der Heimsuchung? Und er sagte, die Schadenfreude meiner Freunde über meine Heimsuchung. Schaut mal, wie verletzend ist das? Und die Leute, wo du gedacht hast, das sind deine Freunde, die haben dich ausgelacht. Die haben sich über dich lustig gemacht. Das ist eine gewaltige Sache und diese tut weh. Sie tut wirklich weh. Und wenn das schon ein Prophet sagt, was ist mit uns, liebe Geschwister? Subhanallah, was ist mit uns? Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns helfen. Auf jeden Fall, wichtig in unserem Thema ist, dass wir keine Feindschaft zeigen gegenüber den Muslimen, also nicht hart sind und auch nicht gegenüber den Nicht-Muslimen, zumindest nicht die, die uns nicht bekämpfen. Sollen wir immer gut auftreten, mit gutem Charakter, mit gutem Benehmen. Weil das ist das, was der Salaf immer ausgemacht hat. Das ist das, was die frommen Vorfahren immer ausgemacht hat. Ihr guter Charakter, ihre Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit, ihr Benehmen, ihr Anstand. Das hat sich ausgezeichnet. Darüber waren die Leute verwundert. Darüber hat man sich erzählt. Vom Osten nach Westen, vom Westen nach Osten. Dadurch kamen sehr viele Leute zum Islam. Dadurch kamen sehr viele Leute zum Islam. Und natürlich auch in ihrer Standhaftigkeit, in ihrem Glauben, ja. Jetzt kann einer sagen, kommen und sagen, ja, soll man denn nicht hart gegenüber den Kuffar sein? Wenn sie hart gegenüber dir sind, kannst du hart gegenüber dir sein. Wenn sie dich bekämpfen, dann kannst du sie bekämpfen, wenn du die Möglichkeit dazu hast, ja. Aber besser ist, wenn jemand dich beleidigt, dass du ruhig bleibst, dass du lächelst, dass du einen guten Charakter zeigst, dass du versuchst, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu sein. Ich weiß, wir sind nicht wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam, aber wir sollten es versuchen. Der Prophet, was war seine Eigenschaft? Je mehr man ihn beleidigt, je härter man zu ihm war, desto weicher und mehr lächelte er. Desto weicher war er, subhanallah. So sollten wir vielleicht versuchen zu werden. Ja, und diese Sache geht immer an erster Stelle an mich und dann an euch, liebe Geschwister. Ja, denkt nicht, ich erzähle euch diese Sachen und ich habe schon perfekte Charakter. A'udhu billah. Nein, besonders mache ich diese Sachen an erster Stelle für mich, ja, dass ich dadurch Hasanat bekomme und mich wieder erinnere und mich reinige. Und eine Erinnerung für euch, damit ihr dadurch lernt. Subhanallah. Auf jeden Fall. Wir sollten aufhören, wir sollten das Gesicht der Härte, des Hasses ablegen. Gibt genug Menschen da draußen, die mit Hass gefüllt sind, deren Herzen mit Hass gefüllt sind, die Leute bekämpfen wollen, die nur Streit wollen. Aber es gibt wenig Leute, die aufrichtig sind. Subhanallah, schaut mal, liebe Geschwister, wenn ihr rausgeht und ihr seht, wie die Leute euch angucken und vielleicht überschreden, dann lächelt und bei Allah und sogar grüßt sie mit Grüß Gott. Ja? Sowas ist sowas wie Salam alaikum eigentlich. Er sagt, Grüß Gott, hallo, lächelt. Ihr werdet sehen, wie sich ihre Gesichter verändern. Und sie freuen sich darüber. Besonders ältere Menschen, subhanallah. Ja? Es gibt genug Leute, die diese komischen Gesichter ziehen und böse sind und so weiter. Lasst uns unsere Herzen nicht dadurch kaputt machen, sondern lasst uns sie reinigen. Und lasst uns dadurch, dass wir immer gut sind, ja, damit wir immer gut sind, dass sie dadurch zum Islam kommen. Ja, nicht nur dadurch, weil das heißt immer ja Charakter, nein, auch durch Adawa und so, natürlich, aber wir sind gerade in Charakter und Erziehung. Subhanallah. Und das ist sehr, sehr wichtig. Und ja, manchmal ist guter Charakter, manchmal ist feiner Charakter, auch ein bisschen härter zu zeigen, ein bisschen strenger zu sein. Aber nicht schreien, nicht fertig machen, nicht beleidigen, das ist, gehört sich nicht einem Muslim. Er kann lauter werden, er kann härter werden, aber immer in Grenzen. Einer der Salaf rezitierte diesbezüglich ein schönes Gedicht. Er sagte, all die weltlichen Gewinne sind vorübergehende Täuschung. Das Glück keines glücklichen Mannes bleibt bestehen. So sagt zu denen, die sich über deine Erkrankungen erfreuen, bereitet euch vor, denn die Rollen in der Welt wechseln. Denn die Rollen in der Welt wechseln. Und das müsst ihr ja schon merken. Ja? Wenn die anderen Leute über euch lachen, dann hört euch mal, was Allah sagt. An dem jüngsten Tag werden die Gläubigen über den Kuffar sein und über sie lachen. Deswegen lasst sie euch auslachen und seid ihr mit gutem Herzen und gutem Lächeln ein Vorbild. Vielleicht ein, zwei Leute wachen dadurch auf und sie kommen zum Islam und ihr kriegt die Belohnung davon. Und gleichzeitig dürft ihr sie am jüngsten Tag auslachen. Subhanallah. Muhammad ibn Maqatil, rahimullah, pflegte zu sagen, hüte dich vor dem Schaden dessen, dem du Gutes tust und vergib oder entschuldige deinem Bruder so, wie du dir selbst vergibst. Dann sagte er, du vergibst dir selbst, wenn du etwas Falsches machst, aber andere lässt du unverziehen. Du siehst in deinen Augen einen Splitter, aber den Balken vor deinen Augen siehst du nicht. Subhanallah. Er sagt, hüte dich vor dem Schaden dessen, dem du Gutes tust. Wallahi, das ist heute so. Wallahi, das ist heute so. Und ich hasse es so oft zu schwören, aber das ist wallahi so. Du tust deinen Geschwistern Gutes, du tust Leuten etwas Gutes und sie schaden dir dadurch. Und sie schaden dir immer dadurch. Auf verschiedene Arten und Weisen. Aber wichtig ist, vergib deinem Bruder, wenn er dir geschadet hat, wie du dir selbst vergeben würdest. Und dann sagte er, du vergibst dir selbst, wenn du etwas Falsches machst. Wenn du falsch machst, du bist vielleicht ein bisschen sauer, aber dann ist alles wieder okay mit dir selber. Ja? Die Sahabe war nicht so. Wenn die etwas falsch gemacht, die waren so lange auf sich sauer. Schlimmer, länger als wir auf sauer sind heute auf unseren schlimmsten Feind. Aber andere lässt du unverziehen. Du siehst in seinem Auge einen Splitter. Da guck mal, der, ein Splitter. Aber den Balken vor deinen Augen siehst du nicht. Ich sag's euch anders. Dein Bruder hat ein weißes Kleid, weißes Kamis, weißes Abaya, deine Schwester, ja. Und die hat einen kleinen schwarzen Fleck. Den siehst du. Dabei siehst du nicht, dass dein Abaya, dass dein Kleid ganz schwarz ist. Subhanallah. Sollten wir uns vor Augen halten, liebe Geschwister. Inshallah machen wir noch eine Eigenschaft. Und dann beten wir. Fragen und Antworten gibt es dann inshallah danach. Ja, ich weiß, Maghrib ist jetzt Zeit. Eine Eigenschaft noch. Und es ist wichtig, sich fernhalten von den Sündern. Sich fernhalten von den Sündern. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, auf der Zunge von Ibrahim a.s., also als Ibrahim sagte, ich werde mich von euch und von dem, was ihr anstatt Allahs anruft, fernhalten und nur meinen Herrn anrufen. Vielleicht werde ich im Bittgebet zu meinem Herrn nicht unglücklich sein. Also vielleicht bedeutet er sicherlich, das ist eine falsche Übersetzung, sicherlich werde ich in meinem Dua zu meinem Herrn nicht unglücklich sein. Als er sich nun von ihnen und von dem, den sie anstatt Allahs fernhielt, schenkten wir ihm Ishaq und Jakob und alle beide machten wir zu Propheten. Subhanallah. Halt dich fern von Sündern, halt dich fern von Leuten, die Schirk machen, halt dich fern von Leuten, die viel Bid'ah machen, die viel Quatsch machen in der Religion. Sei mit Leuten zusammen, die aufrichtig und ehrlich sind, die den geraden Weg gehen. Aber Ganz wichtig, wir haben vorhin gehört, hasse sie nicht unbedingt. Hasse ihre Taten, aber hasse nicht sie. Hasse das, was sie tun. Hasse nicht sie. Ja? Denn vielleicht kannst du es schaffen, sie zu ändern, wenn du mit dem guten Charakter bleibst. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, eines Tages wird der beste Besitz eines Muslims beinahe eine Schafsherde sein, mit der er flüchtend vor der Verwirrung, vor der Fitna dieser Welt, zwischen den Höhlen der Berge und den Wasserstellen in den Tälern wandert. Weil so viel Fitna, so viel Sünde, so viel Schirk, so viel Bid'a verteilt ist, dass er sagt, dass es besser ist, dass er irgendwo in die Wälder geht, ja, und er hat ein paar Schafe, er hat eine Wasserquelle in den Tälern und das reicht für ihn. Subhanallah. Der Hadith ist in Bukhari. Hasan ibn Salih pflegte zu sagen, wir trafen Leute, die sich von fern liebten, es hassten sich zu treffen. Nochmal. Wir trafen Leute, die sich von fern liebten, es hassten sich aber zu treffen. Das heißt, wenn die sich, die haben sich von Weitem geliebt, ja, sie haben sich von lange, so wie wir unsere Geschwister, die Fehler machen, lieben, aber Leute, die viele Sünden machen, bleiben wir fern von ihnen, aber wir lieben sie trotzdem für Allah. Ja, so meinte er das. Und Rabi' ibn Khutaym, Rahimullah, sagte, keiner soll sich in der Anbetung isolieren, außer nachdem er die Religion gründlich studiert hat. Keiner soll sich in der Anbetung isolieren, keiner soll alleine sein. Wann? In der Zeiten von Fitna ist das gemeint. Außer nachdem er die Religion gründlich studiert hat, denn Imam Malik pflegte zu sagen, studiere die Religion tief und dann ziehe dich zurück. Studiere die Religion tief und dann ziehe dich zurück. Denn das wird automatisch kommen. Je mehr du lernst, je tiefer dein Wissen, desto weniger Zeit. Desto mehr willst du für Allah tun, desto näher willst du Allah kommen. Desto mehr Zeit brauchst du alleine für dich, dein Lernen und für Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Sufyan al-Thawri pflegte zu sagen, dies ist eine Zeit des Schweigens und des Verbleiben in den Häusern und der Zufriedenheit mit dem, was man besitzt, bis man stirbt. Sufyan al-Thawri sagte das. Das sind einige Jahrhunderte her, liebe Geschwister. Ja, einige Jahrhunderte sind das her. Subhanallah. Er sagte auch, wir trafen Leute, die Ärzte waren, bei denen man geheilt werden konnte. Nun sind die Leute unheilbar krank geworden. Subhanallah. Es wurde auch gesagt, sich selbst von der Masse der Leute zu isolieren, ist von der Vervollständigung der Moral. Wann? Zu Zeiten der Fitna. Zu Zeiten, wenn so viele Sünden überall sind. Wallahu alim. Wallahu alim. Wallahu alim. Jemand, der sich nicht zutraut, auch in unserer Zeit, in der Öffentlichkeit zu sein, in der Öffentlichkeit zu stehen, ja, sollte lieber zu Hause bleiben, seine Religion lernen und sich vertiefen in seine Religion. Und sich um seine Religion kümmern und nur unter seine Geschwister gehen. Ja, wenn er ein gutes, starkes Fundament hat, dann so kann er auch ruhig rausgehen mit anderen Leuten, inshallah. Ist inshallah keine Sache. Tayyib, wir beenden hier inshallah den Unterricht. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.